Hans fürs Ohr. Nummer 5. Das kannst du alles beim Psychiater klären. Mein erstes Mal im Backpacker-Hostel. Ein Text von Imke Rüben, gesprochen von Fabian Neidhardt. In Peru ist es manchmal wie im Finanzamt. Man muss halt Leute kennen. Nachdem ich mich nun schon über Weihnachten und Silvester in Strandhäusern und Dschungelhotels von Freunden durchgeschnurrt hatte, wollte ich nun nach Cusco, in die ehemalige Inka-Hauptstadt. In Ermangelung ortsansässiger Bekannter mit freien Betten entschied ich mich für ein Backpacker-Hostel. Party-Backpacker-Hostel, um genau zu sein. Natürlich die billigste Variante. 14 Betten, 5 Euro die Nacht. Ich teilte das Zimmer mit einer Neuseeländerin, die ich eigentlich nur schlafend oder zugekifft kannte, aber coole Schuhe. 4 sehr netten und hilfsbereiten Argentiniern. 4 unglaublich blonden und witzigen Australiern, die ich schon vor 2 Wochen an der Grenze zu Chile kennengelernt hatte, einem durchgeknallten Brasilianer und 2 englisch sprechenden Jungs unbekannter Herkunft. Nachdem ich ca. 25 Stunden Bus gefahren war, irre Hitze, kein Klo, also relativ unerträglich, steige ich ins Taxi ein. Warum auch immer, fragte der Taxifahrer, ob ich Französin sei. Ich finde das witzig und nicke. Man merkt's, sagte er. Man muss dazu wissen, dass viele Südamerikaner glauben, dass sich Europäer, ganz besonders Franzosen, nicht oft waschen. Na, schönen Dank auch. Ab ins Partyhostel also. Das heißt im Klartext, dass es eine eigene Bar mit ziemlich cooler Mucke gibt, weil jeder seinen MP3-Player an die Monsteranlage anschließen kann. Am nächsten Morgen hängt der Brasilianer leicht verzweifelt über dem Klo. Have you seen my iPod? Witzig. Aber wenn man schlafen will, nur bedingt. Ständig kommen Leute rein, weil eine Nase Koks ja nicht reicht. Das Zeug ist hier natürlich unglaublich billig und im Gegensatz zu Bolivien, wo der Drogentourismus blüht, auch noch von guter Qualität, habe ich mir sagen lassen. Und dann hat ihr eine Nasenbluten, aber nicht so ein heimlich, still und leise Nasenbluten, sondern mehr so ein Oh mein Gott, Nasenbluten! Zwischendurch immer wieder die Frage an die eine Amerikanerin. Can we use your credit card? Diese gibt die Kreditkarte bereitwillig her und ein Haufen Leute zieht damit aufs Klo ab. Währenddessen fuchtelt der Brasilianer im Bett liegend mit seinem Wanderstock rum. Fragt mich nicht. Am nächsten Morgen hängt er einen Zettel an der Tür auf. Free Massages only for girls bei Dr. Roberto. Auch Jungs mit langen Haaren zählen nicht. Man kann an der Hostelbar arbeiten, wenn man sich die Miete sparen will. Das sind die krassesten Leute. Das ganze Gesicht total zerrockt, so 4 Tage am Stück nicht geschlafen, Halbglatze, aber trotzdem Dreadlocks oder den ganzen Tag als Kuh verkleidet, aber auf jeden Fall mit diesen gestreiften Hippie-Hosen, die alle tragen, außer die Einheimischen. Wenn man ins Bett geht, sitzen die noch an der Bar und trinken Rum Cola. Und wenn man aufsteht, auch. Beim Frühstück erfährst du dann, dass der eine Australier mit irgendeinem Lungenproblem ins Krankenhaus ist. Ich unterhalte mich mit dem niedlichen Argentinier übers Reisen. Er hat gerade mit seiner Freundin Schluss gemacht, um alleine in der Welt hinauszutingeln. Ja und sowieso, durch Reisen wird man ja auch ein völlig anderer Mensch, man lernt sich selbst besser kennen. Ja, das habe er seiner Freundin auch gesagt, meinte der Argentinier. Sie darauf... Dafür musst du doch nicht reisen, das kannst du doch alles beim Psychiater klären. Diese Orte leben von den Leuten, mit denen man dort die Zeit verbringt. Als ich später nochmal dort vorbeikam und durch die Flure lief und mir überall fremde Gesichter entgegenblickten, war das ein komisches Gefühl, als würde man seine alte Schule besuchen, einen Ort, der einem so vertraut ist, aber ohne die Leute nicht das Gleiche. Eigentlich ist alles wie immer, aber man fühlt sich trotzdem fremd. Die Leute hinter der Rezeption sind die einzigen, die immer noch die gleichen sind. Und es wird einem bewusst, dass das hier deren einziges Leben ist. Sie treffen zwar ständig nette und offene Leute aus aller Welt, aber die bleiben höchstens eine Woche. Und dann ist man wieder allein. Man lebt halt den Moment. Vielleicht ein Leben lang. Den Text mit Illustration von Caspar David Engstfeld gibt es zum Nachlesen in der 5. Ausgabe von Hans, ein Magazin für junges Leben in Hannover. Die aktuelle Ausgabe und weitere Informationen auf www.derhans.de.